So if Jesus is allowed to be Jesus tonight, everything in this room, even the most impossible things can be healed. Also wenn Jesus Jesus sein darf in diesem Raum, dann sind auch die unmöglichsten Dinge heilbar. There's no limit. Gibt's keine Grenzen. The only limit is we carry these spiritual limitations that never were put there by God. Die einzigen Grenzen, die es gibt, sind diese geistigen Grenzen, die wir selber gemacht haben, die nicht von Gott kommen. In fact, I used to have a strange mindset. I thought that motorbikes, I used to tell people, not many people buy motorbikes anymore. Ich habe immer so diese komische Einstellung gehabt, so Motorräder, viele Menschen kaufen keine Motorräder because mehr. Where I'm from, not many people ride motorbikes. Dort, wo ich her bin, da fahren nicht viele Leute auf Motorrädern. Maybe one in 200. Vielleicht einer in 200. My perspective is that I saw things rarely. So I made a massive over-assumption. Meine Perspektive war, ich habe nur wenige Leute gesehen, die Motorrad fahren, und ich habe aber eigentlich eine falsche Perspektive gehabt. And then last year, when James and I went to the Philippines to do a crusade, ich habe so generalisiert, und wir sind dann nach auf die Philippinen gefahren mit 90, James. 99 people have a motorbike and one person has a car. 99 Menschen haben ein Motorrad und einer hat ein Auto. See, the reality is often perceived just because of what we see around us. Die Realität ist oft das einfach, was wir wahrnehmen, um mit den Sachen, die um uns herum sind. But kingdom reality is according to the nature of Jesus. Aber die Realität des Reiches Gottes It can't be according to the nature of what you or I have seen, because if it is, we level it off. Kann nicht sein, dass es davon abhängt, was wir schon gesehen haben, dann hört es irgendwann auf. And then the impossible seems difficult. Und dann scheint das Unmögliche unmöglich. But to Jesus, he rides motorbikes. Aber für Jesus, er fährt Motorrad. All the time. Die ganze Zeit. He loves to show us that our minds cannot comprehend his greatness. Er liebt es uns zu zeigen, dass wir nicht einmal begreifen können, wie riesig er ist. So if there's something in your body tonight, you came here this weekend, you said, I need to be healed, I need to be changed. Also wenn irgendwas in deinem Körper ist, wo du sagst, ich muss geheilt werden, ich möchte geheilt werden. There is absolutely nothing stopping you. Gibt's keinen Grund, warum du nicht geheilt werden kannst. From being healed. Because it's not dependent on you, it's dependent on God. Denn es hängt nicht von dir ab, sondern von Gott. When we were in the Philippines, James and I were lined up in the mayor's office of Butuan City. Wir waren in dieser Stadt beim Bürgermeister im Büro. We had many, many people. Hundreds of employees came down into the foyer of the mayor's office. Und da waren hunderte Angestellte, die in den Philippinen dort in das Büro gekommen sind oder in den Vorraum. And so James had a line. Und James hat so eine Linie gehabt. Und everyone ich wanted so eine, healing. James had many girls in his line. Viele Mädchen waren in der Gruppe, wo der James beten sollte. Everyone, that's two. Everyone wanted healing. Jeder wollte Heilung. My mother came, my father came. They also had a line. Everybody had lines of people, sick people. Meine Mutter ist mitgekommen, mein Vater auch, und da waren so einfach diese Mengen von Menschen, die alle Heilung benötigten. I remember the first person I prayed for had breast cancer in the right breast. Die erste Person, für die ich gebetet hat, hat Brustkrebs in der rechten Brust gehabt. And I put my hands on the woman on the top of her shoulder. Und ich habe einfach meine Hand auf ihre Schulter gelegt. And as I did, the strangest thing took place. I actually lost all feeling from my elbows down in both arms. Das Ungewöhnliche passiert ist, dass ich in beiden Ellbogen bis zur Hand komplettes Gefühl verloren habe. I even feel it right now a little bit. Ich spüre es jetzt schon irgendwo. I lost both all feeling in both arms, and it felt like I wasn't even there. Like I was super glued to my arms. Ich hatte überhaupt kein Gefühl mehr in meinen Armen. Es war irgendwie wie, wenn ich gar nicht da wäre. And then I realized something. Und dann habe ich etwas gemerkt. Jesus had taken over my arms. Dass Jesus meine Arme übernommen hat. You could literally like cut them off. It felt like I would never feel it. Ich habe so das Gefühl gehabt, man kann meine Arme abschneiden, und ich würde es nicht einmal spüren. And then I felt this thing come out of both hands, like rushing water, just straight out of both hands. Und ich habe das Gefühl gehabt, dass aus beiden Händen so wie ein Fluss des Wassers herauskommt. And immediately, the very first thing I did was I'm like, wow, look what I'm doing. Und das erste, was ich gemacht habe, ist, wow, was tue ich denn gerade da? And I started to try and figure it like a good prayer. Und ich habe irgendwie so gut versucht herauszufinden, was ich jetzt gerade mache. Because I'm feeling this anointing, like, you know. Und ich habe diese Salbung gespürt. And so I go, Father God, I thank you for this anointing. Ich habe gesagt, Vater Gott, ich danke dir für diese Salbung. And the Lord interrupts me. He said, don't say a word. Und der Herr hat gesagt, stopp, sag gar nichts. He said, stop talking. Red nicht. He said, you'll mess it up. Er hat gesagt, du wirst es nur vermasseln, das Ganze. He said, don't try and put a formula, attach a formula to my anointing. Versuch nicht irgendwie eine Formel in meine Salbung hineinzubringen. He said, just let me come out. Er hat gesagt, lass mich einfach aus dir herauskommen. And I was a little bit afraid in a good way. Ich war so, ich habe ein bisschen Furcht gehabt, aber gute Furcht. And so I kept my arms there and I could feel Jesus just pulsating out of me like this. Und ich habe meine Arme einfach dort gelassen und gespürt, wie Gott einfach dadurch pulsiert durch meine Arme in den Körper. Next minute the woman begins to tremble and she feels fire shooting into her right breast. Und diese Frau hat plötzlich angefangen zu zittern und hat gespürt, wie Feuer in eine rechte Brust hineingeht. The woman was instantly healed of her breast cancer. Die war komplett geheilt, sofort geheilt. Amazing, amazing Jesus. So the next person. Die nächste Person. He came, he had a terrible sickness as well, all through his body. Eine furchtbare Krankheit. Anyway, cut a long story short, I just kept putting my hands on him. See, it takes the pressure off us when we realize it's not our power. Und ich habe einfach nur die Hände aufgelegt und es hat den Druck weggenommen von mir, wenn ich merke, dass es nicht ich bin, sondern Gott. It takes a lot of pressure off me when I don't have to go, God, please heal and heal, when I can feel God coming out of me. Es ist super, einfach zu spüren, wie Gott aus meinen Händen rauskommt und ich einfach nichts machen muss. Like, which one of us was ever gifted enough to do that? Wer von uns ist jemals begabt genug gewesen, jemanden zu heilen? It takes the pressure off you trying to muster up power. Es nimmt den Druck weg, dass du nicht irgendwie Kraft hervorbringen möchtest. If you let Jesus be who he is through your hands. Wenn du einfach zulässt, dass Jesus durch deine Hände wirken kann. Anything's possible. Dann ist alles möglich. Nothing's impossible. Dann gibt's gar nichts, was unmöglich ist. 99% every person in that line that I had, maybe 25 people was instantly healed. 99% von denjenigen, die in dem Gang waren, für die ich gebetet habe, die waren komplett geheilt und zwar sofort. Yep. Only one person didn't get healed. Nur einer ist nicht geheilt worden. And she was demon possessed, tormented with demons. Und sie war eine Frau, die von Dämonen besessen war. We tried, didn't we, that woman, she couldn't talk, but we tried, witch doctors got, we couldn't get that one out. I don't know why. Wir haben es nicht geschafft, sie freizusetzen, wir wissen nicht wieso. But what I knew at this time was a healing anointing. Aber was ich gewusst habe, ist, dass die Heilungssalbung einfach da war. And so I felt like Ken doll, you just put my hand, you know. Ich habe einfach so das Gefühl gehabt, dass ich wie eine Puppe bin und meine Hände like, einfach like Lego. Wie Lego. And God just come out of me. Und Gott einfach durch mich durchwirkt. I had absolutely no pressure. It was just peace. Ich hatte überhaupt keinen Druck. Ich hatte einfach peace. Unglaublich Frieden. Every person, I said, what's wrong with you? Oh, I have 15 tumors. Und hat gesagt, was ist mit dir los? Und er hat gesagt, ich habe 15 Tumore. And all I could think of, you ready for this hose to come on your tumors? Like, und ich habe Gefühl gehabt, im Kopf gedacht, einfach, bist du bereit dafür, dass dieses Wasser einfach deine Tumore wegwäscht? It's like the gift of faith can only see the end result. It can't see the middle ground. Der Glaube kann nur das Endresultat sehen, aber nicht diesen Prozess. I remember one time God said to me, he said, there's someone here in the car park with a bad back, a really bad back. Und irgendwann hat einmal Gott zu mir gesagt, es gibt jemanden in diesem Parkplatz, der mit dem Rückenschmerzen hat. I told this woman, I said, has anyone here got a bad back? Und ich bin da im Parkplatz gestanden und gesagt, ist da irgendjemand, der Rückenschmerzen hat? This is 12 o'clock at night. She said, no one's got a bad back. Diese Frau hat gesagt, nein, 12 Uhr am Abend, nein, niemand hat Probleme mit dem Rücken. And I said, you sure? Und ich gesagt, bist du sicher? Yes, no one has a bad back. Ja, niemand hat. One minute later, her husband walks out like this. Eine Minute später kommt ihr Ehemann raus, so gebückt. And I said, "Who's that?" Und ich sag, wer ist das? Oh, that's my husband. Und sie gesagt, das ist mein Mann. Why didn't you tell me I had a bad back? She goes, "I don't want you to pray for him." Ich habe gesagt, warum hast du nicht gesagt, dass er Rückenschmerzen hat? Und sie hat gemeint, na, ich will nicht, said, dass du für ihn betest. Come on, that's silly. Ich habe gesagt, das ist blöd, oder? I said, Jesus wants to heal him. Jesus wollte heilen. So she let me pray. Und dann hat sie mich beten lassen. As I stood behind his back. Und ich bin hinter seinem Rücken gestanden. The gift of faith came on. Und dann kam auch dieser Glaube auf mich herauf. I couldn't see his bad back. Ich konnte seinen Rücken nicht sehen. All I could see in my mind is like a healed back. Alles, was ich sehen konnte, war ein geheilter Rücken. And so God said, knee him in the back as hard as you can. Und Gott hat mir gesagt, ich soll ihn einfach in den Rücken mit dem Knie treten, so hart wie so kräftig wie möglich. This man's like 55 years old. Dieser Mann ist so 55 Jahre alt. So I'll show you, Chris. Yeah, that's good. No. So I kneed him as hard as I could in the back. Und ich habe ihn einfach mit meinem Knie so fest gedrückt wie möglich in den Rücken und er so gemacht. He screamed. Hat er geschrien. And I actually was thinking, my heart's like. Und mein Herz ist so schnell gerast. I was thinking, run. Ich habe gedacht, lauf einfach weg. Because his wife's gonna beat you with a stick. Denn seine Frau wird dich jetzt gleich schlagen. But straight away he came back up. Und ist plötzlich heraufgekommen. And I said, check your back out. His back was completely healed. Ich habe gesagt, überprüf deinen Rücken, war komplett geheilt. See, the gift of faith is something that comes on us at times. It comes on our mind. Gabe des Glaubens kommt in speziellen Zeiten auf uns herum. Where we only see the end result. Wir sehen oft nur dieses Endresultat. But Jesus lives inside the gift of faith. Aber Jesus lebt in dieser Gabe des Glaubens. 24/7. 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche. He doesn't see the middle ground, he sees the end result. Er sieht immer das Endresultat. So you just gotta let Jesus be Jesus. Das heißt, du musst einfach nur zulassen, dass Jesus Jesus sein kann. That's how easy it is for God to heal your sickness. So einfach ist es, dass Jesus deine Krankheiten heilen kann. I was soaking, praying before there was a dog came near my face trying to lick. Wir haben da so vorher gebetet ein bisschen und da kam dieser kleine Hund auf mein Gesicht. Mein Geschlecht schlecken. That dog, if I believe Jesus is who he is, that dog could put his paw on me, I'd be healed. Denn wenn ich glaube, dass Jesus Jesus ist, dann kann dieser Hund seine Pfote auf mich tun und ich würde geheilt my werden. Friend, she, her name's Elizabeth, my friend takes off her high heel shoes. Meine Freundin Elizabeth nimmt ihre Schuhe. Look, white socks, terrible. Terrible. Ja, weiße Socken, furchtbar. She takes off her high heel shoes. Sie nimmt also sehr hochhackigen Schuhe. And she puts them on people. Und legt sie auf Menschen and auf. And they get healed. Und die werden geheilt. I'm not kidding. Das ist kein Scherz. I take off mine and Chris has something. Nehme meinen Schuh weg und dann passiert it manifests. But serious, man. It's not hard for you to be healed by God. Es ist nicht schwer, von Gott geheilt zu werden. What's hard to believe is your worth. whether you're worthy of healing. Das was schwierig ist für uns zu glauben, ist, dass wir wert sind, geheilt zu werden. Are you worthy of Jesus treating you the same way he treats somebody over here in the street? Bist du es wert, so behandelt zu werden von Jesus wie jemand auf der Straße? Sometimes in their desperation and in mercy, God pours out great miracles in the street. Manchmal gießt einfach der Herr einfach unglaubliche Wunder in der Straße aus. And in the church, it's not always as common. Aber in der Kirche ist es nicht immer so. When we go out in the streets, we see so many more healings, just instant healings like that. Because auf den Straßen, wenn wir hinausgehen, immer wieder unglaubliche Wunder. And God's mercy. Und der Herr einfach, der seine Gnade freisetzt. The reason why I believe that healing anointing is less in the church is because of people's perspective of their worth. Warum ich glaube, warum diese Salbung in der Gemeinde nicht so stark ist, was ist viele Leute in der Gemeinde nicht glauben, dass sie es wert sind. I've even been caught in this mental reality where I pray for somebody. Ich bin selber schon, habe mich selber schon dabei erwischt. They're healed, and then I want to pray for myself, and I know when I'm praying, it's not the same prayer. Ich bete für jemanden, der geheilt wird, und dann möchte ich für mich selber beten. Es ist nicht das gleiche Gebet. One prayer, I believe that James can be healed, but I don't believe it for me though. Ich glaube es, aber für mich selber glaube ich es irgendwie nicht. Well, what's that a question of faith? No. Geht's da um den Glauben? It's a question of worth. Nein, da geht's um Wert. So we're going to look at the Bible, and we're going to find out tonight for sure what you're worth. Und ganz klar sehen, was ihr wert seid. See, God doesn't pay trash for something he calls his treasure. He doesn't pay trash for a prized possession like you. Der Herr hat viel bezahlt für euch. Er zahlt nicht irgendeinen Mist, damit er euch haben kann, sondern er hat wirklich viel ausgegeben. He paid the highest price for you because he thinks you're worth something. Den höchsten Preis für dich bezahlt, weil er das Gefühl hat, dass du wirklich was wert bist. It's true that every person here was a sinner and a wretch and not deserving of God's mercy. That's true. Für jeden, der hier ist, auch wenn er Sünder ist, dass Gott diese Gnade einfach freisetzen will, nicht weil es nicht weil sie es verdienen, sondern weil sie es wert sind. But the greater truth in this equation is that God, even when we were worth nothing, saw the value of who we are. Gott hat gesehen, auch wie wir uns wertlos sehen, hat Gott gesehen, was wir wert sind. And his perspective must trump your perspective of you. Und seine Perspektive muss immer über deiner Perspektive sein, die du von dir selber hast. So let's have a look in the Word. Und ich möchte einfach ins Wort hineingehen. Romans chapter 6. Römer Kapitel 6. Thank you. We're so thankful to be here, man. We love Austria. Wir sind so dankbar, hier sein zu dürfen. Wir lieben Österreich. It's awesome. Es ist ein unglaubliches Land. I live with an Austrian. Ich lebe mit einem Österreicher. I live with Philip. Ich lebe mit Philipp. He's crazy for Jesus. Er ist unglaublich verrückt für Jesus. If everyone in Austria become like Philip, the world would be saved in about 6 weeks. Wenn alle so werden würden wie Philipp in Österreich, dann würde die Welt komplett gerettet werden in 6 Monaten. Let's go from verse 1. We're going to look at a bit of scripture. So if you have your Bible, please bring your Bible out, or also your iBible, you know, the selfish one. Also wenn ihr eine Bibel habt, dann bringt einfach die Bibel hervor. Wenn ihr nur Telefon habt, dann holt das heraus. You didn't say it like that. I'm just kidding. Okay, verse 1. Vers 1 im Kapitel 6. What shall we say then? Shall we continue in sin that grace may abound? Was sollen wir nun sagen? Sollten wir in der Sünde verharren, damit die Gnade zunehme? Certainly not. How shall we who died to sin live in sin any longer? Das sei ferne. Wir, die wir der Sünde gestorben sind, okay, wie werden wir noch in ihr leben? That's the first time where it says, how shall we who already died to something? Das ist das erste, wo steht, wie können wir, wenn wir bereits gestorben sind für Sünde? Now jump down to verse 3. Springt zum Vers 3 hinunter. It says, do you not know that as many as were baptized into Christ Jesus were baptized into his death? Oder wisst ihr nicht, Vers 3, dass wir, so viele auf Christus getauft wurden, auf seinen Tod getauft worden sind? So in 2 verses it's shown you that you don't have a sin nature and you were baptized in the death of Jesus. Das heißt, in 2 Versen steht, dass du keine sündige Natur mehr hast, sondern dass du in der Taufe Jesus getauft wurdest. Look at verse 4. Vers 4. Therefore, say, therefore I was. Deswegen waren wir, sagt, deswegen war ich. Deswegen war ich. I was buried with him. So sind wir nun mit ihm begraben worden. Through baptism into death. Durch die Taufe in den Tod. That just as he is raised from the dead. Damit wie Christus aus den Toten auferweckt worden ist. Even still, I should walk in newness of life. Durch die Herrlichkeit des Vaters, so auch wir in Neuheit des Lebens wandeln. Go to verse 5. That's the fourth time it says it now. Das ist das vierte Mal, wo es steht. Jetzt Vers 5. For if we've been united together with Christ in death. Denn wenn wir verwachsen sind mit der Gleichheit seines Todes, certainly also we've been united with him in resurrection. So werden wir es auch mit der seiner Auferstehung sein. Go to verse 6. Knowing this, Vers 6, that our old man was crucified with Christ. Da wir dieser kennen, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist. That the body of sin might be done away with, so we would no longer be slaves to sin. Damit der Leib der Sünde abgetan sei, dass wir der Sünde nicht mehr dienen. This is 6 times in just 6 verses. 6 Mal in 6 Versen steht das. Let's keep going. Verse 7. Machen wir weiter. Vers 7. Number 7. For he who has died has been freed from sin. Denn wer gestorben ist, ist freigesprochen von der Sünde. It's the most repetitive letter. Es ist ein unglaublich wiederholender Brief. Paul just is like a broken record. Das ist wie so eine kaputte Platte. Because he's trying to get the church to understand they're not sinners anymore. Denn möchte, dass die Gemeinde versteht, dass sie nicht mehr Sünder sind. Let's go to verse 8, number 8. Vers 8, Nummer 8. Now if we died with Christ, wenn again, wir aber mit Christus gestorben sind, wieder mal, we believe we also shall live with him. Glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden. I'll ask you a question. Does Jesus have a sinful nature? Möchte ich was fragen, hat Jesus eine sündige Natur? See, I'm an Australian. When people ask me, they say they hear my accent. They say, "Where are you from?" Ich bin aus Australien. Wenn Sie Menschen meinen Akzent hören, dann fragen Sie immer, wo bin ich her? I never say, "I'm not sure. I'll just check. Hang on." Ich sag selten so, na, du, bin mir jetzt momentan. That's nicht, right. I'm Australian. Let me check my passport. Ja, Australien. In meinem Pass steht's ja drin. I know my accent. Ich weiß, ich kenne meinen Akzent. People can tell your accent also. Menschen können deinen Dialekt auch erkennen. I know where I was born. That's why I know my accent, because I was born in Australia. That's why I know I'm Australian. Ich bin in Australien geboren, deswegen auch mein Dialekt, und ich weiß, dass ich Australier bin. Without ever consciously thinking it, I just say I'm an Australian, because I already know that that's where I was born. Ohne dass ich aktiv wirklich dran denken muss, denn ich weiß, dass ich dort geboren wurde. Well, when a Christian comes to Jesus, wenn ein Christ zu Jesus kommt oder ein Mensch zu Jesus kommt, we've read in 8 verses 8 times already. In 8 verses, by the way, in this chapter alone and chapters 5, 6 and 7, it says 42 times you're dead. Wir haben hier 8-mal gelesen, aber in diesen Kapiteln 5, 6, 7 steht 42 Mal, dass du tot bist. 42 times. 42 you died with Jesus. Du bist mit Jesus gestorben. And now you have Jesus nature. Und jetzt hast du die Natur Jesus angenommen. When someone says, "Are you Australian?" I say, "Of course I am." Wenn jemand sagt, bist du Australier, dann sage ich natürlich. But when someone says, "Am I born of God? Are you a Christian?" I say, "Well, I've been walking kind of strangely with God." Aber wenn dich jemand fragt, naja, bist du Christ, dann sagst du, naja, ich bin so komisch mit Gott unterwegs. I haven't fasted enough this month. Ich habe noch nicht wirklich genug gefastet diesen I haven't Monat. Prayed enough. I sinned yesterday. Ich habe gestern gesündigt. Ich habe nicht wirklich genug gebetet. Listen, bro, you can put on a Chinese accent, but it won't make you Chinese. Hör zu, du kannst so tun, als wenn du Chinese wärst, aber du bist nicht Chinese, wenn du nicht dort geboren wurdest. Your accent will remain. Dein Akzent, dein Dialekt bleibt dir. You can go and sin for 2 days, but your accent to come back to God and say, "I'm sorry," will remain because you're born in another reality. Du kannst 2 Tage lang sünden, aber wenn du zu Gott zurückkommst, dann weißt du, dass das deine Realität, dein Dialekt ist. The reality you're born of is from above. You're not born. I'm a citizen of Australia. Now you're a citizen of heaven. Du bist ich bin ein Staatsbürger von Australien. Du bist ein Staatsbürger des Himmels. As an Australian, I can act like an Austrian. Ich kann so tun, als ob ich Österreicher wäre. If I, maybe not actually. Und vielleicht doch nicht. I'm not good looking enough. Ich schaue nicht gut genug aus. But I can act like a Chinese. Ah, hello, good to see you. Ha, Chinese. Ich kann so tun wie ein Chinese, wenn ich will. Sorry if there's someone. Tut mir leid, wenn irgendjemand hier ist. I'm sorry. Tut mir furchtbar leid. But I love Chinese food. Ich liebe chinesisches Your country's Essen. Awesome. But what I'm getting at is, if I did that, people would look at me and say, "You're stupid, because you don't look Chinese. You're not really acting Chinese. Just this one time, you acted Chinese." Wenn ich das tun würde, würden die Leute sagen, "Hey, du bist dumm. Du bist ja gar nicht Chinese. Nur dieses eine Mal hast du so getan, als ob." But Christians have a battle with sin, and they're on their face the next day saying, "Jesus, I'm sorry," and they don't think that they're a saint and a sinner. They think they're both at once. Und die Christen haben dieses komische Konzept, dass sie beides gleichzeitig sein können, Christen und Sünder. How can you be two people at once? How Wie ist can I be Australian möglich, and Chinese? Sachen gleichzeitig bist, Chinese und Australier. So either I have a sin nature. Entweder ich habe eine sündige Natur. Or I have a saint nature. Oder ich habe eine heilige Natur. I either have the nature of an orphan who doesn't belong. Entweder ich habe die Natur eines Waisenkindes. Or a son who by God's grace now belongs. Oder eines Sohnes, der durch die Gnade Gottes jetzt ihm gehört. This is the most controversial issue right now, I'd say, in the body of Christ. Das ist im Leib Christi sicher eines der größten Probleme momentan. But we're waking up to it. Aber wir wachen jetzt auf. We're not waking up to the reality like, "Yeah, we're awesome. We're always so holy." Wir wachen nicht auf und sagen, hey, wir sind so cool und so toll. And we're not going, "Hey, if I sin, like if I steal someone's car, then we can't go, it's okay, I'm a saint." Wir sagen auch nicht, kann ich ja das Auto stehlen, ist ja kein Problem, ich bin ja heilig. It's not a weak grace. Das ist keine schwache Gnade. But it's a grace of inheritance and adoption. Das ist eine Gnade, die der Adoption gehört. It's a grace where you don't lose Jesus like you lost your wallet. I lost my salvation. Gnade, wo du nicht plötzlich Jesus verlierst, du die Errettung verlierst. Where's my salvation? You have to come to the altar call 100 times. Musst einmal 100 Mal zum Altar nach vorkommen, um dich. And when the next evangelist comes, you have to get saved again. Und wenn der nächste Evangelist kommt, musst du dich wieder retten lassen. Me personally, I've been saved 74 times. Ich persönlich bin 74 Mal errettet worden. Serious. Ehrlich. I've been saved many times. Bin so viele Male errettet worden. The first time was the easiest one. Das erste Mal war das leichteste. Because every time afterwards I've tried to recommit to God, it's been harder to believe that I actually am committing. Jedes Mal danach war es einfach schwieriger für mich zu glauben, dass ich mich einfach wirklich Gott hingeben kann. Constant impression of like you're not righteous, you're never going to get it. Konstant dieses Gefühl, ich bin nicht gerecht, ich werde es nie schaffen. I tell you when I had the greatest breakthrough 3.5 years ago when I went to Bethel. Vor 3.5 Jahren habe ich den größten Durchbruch gehabt, wie ich nach Reading in Bethel gegangen bin. And Chris Vallotton was preaching. Und Chris Vallotton hat gepredigt. And he was saying God doesn't think you're stupid, God thinks you're amazing. Und er hat gesagt, Gott glaubt nicht, dass du dumm bist, Gott glaubt, dass du unglaublich bist. God isn't trying to find your sin, God's trying to He's trying to heal you. He doesn't want to punish you. Gott will nicht deine Sünde finden, sondern Gott will dich heilen. Er will dich nicht bestrafen. The day that Chris spoke that, I was so angry. Wie Chris das gesprochen hat, war ich so wütend. I wanted to punish Chris. Dann wollte ich eigentlich Chris schlagen. I was so mad. I wanted to walk out of the room. Ich war so wütend, ich wollte hinausgehen. You can't be serious. I've been trying to be saved for 7 years, like 70 times. Und 7 Jahre lang versuche ich mich retten zu lassen, und du sagst, es reicht einmal. You're telling me the Word of God says in Romans chapter 4, 5, 6, and 7 and 8. That I'm already dead to my old nature. Du sagst Römer 4, 5, 6, 7 und 8 sagt, ich bin bereits tot für meine alte Natur. Well, why the heck am I wrestling with pornography? Warum habe ich dann dieses Problem mit Pornografie? Well, why the heck am I wrestling with anger? Warum habe ich das Problem mit dieser Wut? Where's my sin coming from? Wo kommt diese Sünde her? If I'm a saint. Wenn ich ein Heiliger bin. Well, my accent can be put on as Chinese any day I like. Ich kann jeden Tag so tun, als ob ich Chinese wäre mit einem Dialekt. Everyone here, I promise you, all of you have raised the dead. Jeder hat von euch die Toten auferweckt. You've raised your dead man about 400 times. Come back. 400 Mal hast du deinen eigenen toten Leib auferstehen lassen. And you have a bad day with your dead man. Und plötzlich hast du einen schlechten Tag mit deinem toten Mann. And then you remember, oh no, I need to be saved. So und du sagst, ah, dann muss ich doch errettet werden, dann tun wir den Toten and wieder get re-saved. Dann wirst du wieder errettet. I did that for years, man. It's schizophrenic Christianity. Ich habe das jahrelang gemacht. Es ist so christliche Schizophrenie. Do you know why it's so damaging and so painful? It's because you actually don't believe you belong anywhere. Weißt du, warum es so schmerzhaft ist? Weil du das Gefühl hast, du gehörst niemandem. You feel like you're your father's worst child. Du hast das Gefühl, dass du das schlimmste Kind deines Vaters bist. That God always sees you as the one who never gets it, and the person next to you who seems all holy is way better than you in God's eyes. Gott, so wie wenn Gott dich sieht und sagt, na du wirst es nie schaffen, aber der neben dir, der ist ja so toll. That's not the case. Aber darum geht's ja gar nicht. Das yeah, ist there's nicht. Favor. God favors people, but the cross equalizes all of humanity. Das Kreuz bringt alle aufs gleiche Niveau. Rich, poor, slave, free, everybody is equal, male, female. Everybody's equalized at the cross. Reich, arm, Männer, Frauen, alle kommen zum Kreuz und sind gleich. And when someone is born of God, they don't get a partial nature of righteousness, they get righteousness in their spirit. Und wenn jemand wiedergeboren wird in Christus, dann kriegen sie nicht einen Teil Gerechtigkeit, sondern die volle Gerechtigkeit. The issue is an unbelief in the soul. Das Problem ist der Unglaube in unserer Seele. Or experiences that have determined my lack of self-worth. Oder Erfahrungen, die wir im Leben gehabt haben, die mein Selbstwertgefühl zerstören. Where the mind is calloused and it says you're not worthy of sonship. Wo dein Kopf sagt, du bist es nicht wert, adoptiert zu werden. Even though when you sin, the first thing you do is I'm so sorry, God. Auch wenn du sündigst, gehst du gleich zu Gott. Auch wenn du das tust, das reicht nie genug. When you're saying sorry, you're showing God what your heart really wants. Wenn du Entschuldigung sagst zu Gott, dann zeigt dein Herz, was du wirklich willst. It's righteousness. Ist Gerechtigkeit. It's righteousness. Ist Gerechtigkeit. If you didn't want it, you wouldn't keep coming back asking for help. Wenn du sie nicht wolltest, würdest du ja nicht immer wieder zu Gott zurückkommen. You'd say no, stuff this, man. Doesn't matter. Dann würdest du wahrscheinlich sagen, hey, das Some people reicht mir. Do egal. Say that in church. They go, it doesn't matter. I can live with both. I can live with you know, hate, or I can live with my girlfriend and also with Jesus. Viele sagen das in der Gemeinde. Na ja, es ist egal. Ich kann mit meiner Frau, mit meiner Freundin leben. Ich kann mit Hass leben. Ist kein Problem. That's not true. And I want to propose to you that if you're stuck in a situation like that, or you're wrestling with homosexuality or something. I want to propose to you the only reason that is because you just haven't discovered your true identity and you think you're living with an old one. Und ich möchte einfach nur sagen, wenn du Probleme mit solchen Sachen hast oder Homosexualität oder anderen Sünden in deinem Leben, dann weißt du einfach nicht, wer du bist und was du wert bist. And you, when you live that way, you live with this internal built-up pressure. Und dann hast du immer diesen innerlichen Druck, wenn du diesen It's only a matter of time before it comes out, you know, like it comes out. Und irgendwie kommt's halt immer wieder raus. It has to come out. Es muss ja irgendwo raus. Sometimes it happens when you're 42 years old. And I said to a friend the other night, I said, that's a midlife crisis. Manchmal passiert's, wenn du 42 bist, das ist eine midlife crisis. You're fighting against your own self. You don't have the devil as your enemy. You have your own mind condemning you constantly. Du kämpfst gegen dich selber, nicht gegen den Teufel, sondern gegen deine eigenen Gedanken. The demons are like second enemy because your own mind is against your spirit being free. Die Dämonen sind die zweiten Feinde, aber dein eigener Geist ist das Problem. I lived like this for 7 years. Ich habe 7 Jahre lang so gelebt. And I used to praise and applaud myself when I fought to get into God's presence. Und ich habe mir selber zugejubelt, wenn ich in die Gegenwart Gottes hineingekommen bin. I would go out and pray all night long and God, I thought that would please God. Ich habe die ganze Nacht gebetet und habe das Gefühl gehabt, aha, das gefällt jetzt Gott. But I live with constant internal frustration. Aber ich habe immer diese interne Frustration gehabt. That nothing's ever good enough. Dass nichts jemals genug ist. And when you live that way, und wenn du so lebst, in the back of your mind, dann ist es im Hinterkopf immer so. You might not say it out loud. Sagst du es vielleicht nicht laut, aber you im still Hinterkopf feel like you're condemned. Hast du immer das Gefühl, and dass not worthy of God's verdammt bist und nicht wertgeschätzt von Gott. I want to tell you right now. Ich möchte jetzt sagen, across every person sitting here, jede Person, die hier sitzt, no difference in any person here. Gibt es keinen Unterschied. Even if you're right now stuck in a massive sin, no difference. Ganz egal, auch wenn du jetzt mitten in einer schwierigen Sünde drinnen steckst. If tonight you receive Jesus Christ. Wenn du heute Abend Jesus hineinlässt. And the equalizing power of his cross to equal out humanity. Das Kreuz hereinlässt, das wirklich alles komplett auslöscht an Sünde. If you receive the fact that he actually didn't die for you, but he took you and died as you. Dass er nicht nur für dich gestorben ist, sondern dich genommen hat und als du gestorben ist. Right now, wenn du das empfangen kannst, then your whole nature can flip. Dann kann sich deine gesamte Natur verändern. And you can be born of God's Spirit, dann kannst du vom Geist Gottes for the last time. Leben, und zwar einmal. Nur noch einmal. And you can be free of the war in your soul. Und dann kannst du frei werden von diesem Kampf, diesem Krieg in deinem Geist. For me, when I was 11, I found my dad dead, suicide. Wie ich 11 Jahre alt war, habe ich meinen Vater gefunden und Selbstmord begangen. I touched him, I found him, and I felt something jump into my arm. Und ich habe ihn berührt und habe das Gefühl gehabt, dass etwas in meinen Körper hineingesprungen ist. Instantly, my voice dropped. Plötzlich ist meine Stimme tief geworden. I became angry. Dann bin ich wütend geworden. Loud and aggressive. Laut und aggressiv geworden. I was never like that before. I was und ich war vorher nie so. Quiet child. Ich war ein recht ruhiges Kind. I walked away from God, from fathers, from anything that looked like true connection and love. Bin von Gott, von Vätern komplett weggegangen, alles was so wie richtige Liebe ausschaut. And so when I got saved, und wie ich errettet wurde, I knew my spirit's with God, I'm one with Jesus. Habe ich gewusst, dass mein Geist mit Jesus ist. But in the same way that my father, when things were hard, abandoned me. Aber so wie auch mein Vater mich verlassen hat, wie Sachen einfach in seinem Leben schwierig wurden. When I did something wrong, I thought God straight away wants to abandon me. Wenn ich etwas falsch gemacht habe, habe ich das Gefühl gehabt, Gott will mich abstoßen. And I didn't know I was really thinking that. It was deep in my subconscious, in my soul realm. Und ich habe nicht gewusst, dass ich das wirklich aktiv denke. Das war einfach in meinem Unterbewusstsein so tief drin. Das war dieses Riesenhindernis, zu verstehen, dass ich wirklich schon gerecht bin in ihm. See, Jesus has written your future in advance. Jesus hat deine Zukunft bereits geschrieben. It's not about you going, I beg you God to make a future for me. When you ask God for his will, it's like he shows you what he's already created. Du musst Gott nicht darum bitten, dir eine Zukunft zu geben, sondern du musst nur bitten, dass er dir zeigt, was er bereits geschrieben hat. God has something planned perfectly for every person here. Jeder, der hier ist, hat, für den hat Gott etwas Perfektes geplant. And his first plan is to establish you in sonship, in daughtership. Das erste, was er will, ist, dass du in dieser Adoption als Sohn, als Tochter stehen kannst. That when you begin to walk with God, you don't question that you're walking with him anymore. Dass du, wenn du mit Gott gehst, dass du nicht das Gefühl hast konstant, dass du nicht sicher bist, ob du mit ihm gehst oder nicht. Some point in the road. Oder dass sich vielleicht unterwegs irgendwo verlassen hat. Jesus is so merciful, like he's not a human. Jesus hat so viel Gnade, er ist halt kein Mensch in dem Sinn. Yeah, he can be strong. Er kann stark sein. He's a righteous judge. Er ist wirklich ein gerechter. But he always sees things in a. He sees the gift of faith. He sees the outcome of who aber you could become. Er sieht immer das Endprodukt von dem, was du sein kannst. And once you're born of him, und wenn du in ihm geboren wirst, he doesn't give up on his children easily. Dann hört er nicht leicht auf. No. Dann gibt er nicht gleich auf mit Which dir. One of you parents here, if your child ran away, would give up on them? Welcher von euch, wenn ihr Kinder habt und dein Kind wegläuft, würdet ihr gleich aufhören, dem nachzugehen? Can I ask you a question? Kann ich euch was fragen? If your child ran, okay. If we run away from God, do you believe that we're not saved? Wenn wir von Gott weglaufen, glaubt ihr, dass wir nicht errettet sind, wenn wir von ihm weglaufen? I personally do. I think that we can run away so far, and we're in dangerous ground. Ich habe das Gefühl persönlich, also dass man schon sehr sehr weit weglaufen kann von Gott und dann wirklich auf ganz blank dünnem Eis ist. But what I don't believe is this: that when we're running away, God is sitting there with his arms crossed. Aber was ich nicht glaube, ist, dass wenn wir weglaufen, dass Gott einfach da sitzt und die Arme überkreuzt. I believe when I'm a woolly sheep and I'm running up the paddock to eat snails. Und ich habe das Gefühl, wenn ich so ein poison, Schaf wäre und weglaufen the sheep würde eating poison mushrooms und ich möchte gerne irgendwelche Schwammerl essen, die giftig sind. Going back into my sin. Dort wieder in meine Sünde zurückzugehen. Jesus tells the rest of the family, stay here for a minute. I need to go and find somebody. Zur restlichen Familie, Moment einmal, ich muss mal hinaufgehen, jemanden suchen. See, the pursuit of God is way bigger than our pursuit of him. Gott geht euch viel mehr nach, als ihr ihm nachgeht. Does that mean that we're so righteous that we can go, oh God, you should pursue us? No. Heißt das, dass wir so heilig sind, dass Gott uns nachgehen sollte? It all points back to his love for you. Es geht immer die Liebe Gottes für dich. Why would he leave 99 sheep? He's got 99 good sheep. Why would he want one more? Warum würde er 99 Schafe hinterlassen? Er hat 99 gute. I'll tell you, sollte er einem nachgehen? Because he doesn't see numbers, he sees value. Denn er sieht nicht Zahlen, sondern er sieht Wert. He sees value. Er sieht Wert. If you believe that you're still a sinner, wenn du glaubst, dass du immer noch ein Sünder bist, but your nature has changed and you have the nature of Jesus, aber deine Natur ist verändert worden und du hast jetzt die Natur Jesus angenommen, and you live in righteousness, und du lebst in Gerechtigkeit, if you believe that you're both at once, wenn du glaubst, dass du beides gleichzeitig bist, you'll go through an internal war, dann wirst du einen internen Krieg haben, trying to convince yourself to be free, sich selber davon zu überzeugen, dass du frei sein kannst. Trying to make yourself worthy of God's love. Irgendwie die Wertschätzung und Liebe Gottes irgendwie zu bekommen. And you'll even tell yourself about all your own faults. Und du wirst dir wahrscheinlich selber deine eigenen Sünden und Probleme erzählen. If you do that for long enough, the Bible becomes boring. Wenn du das tust und lang genug tust, dann wird die Bibel irgendwann einmal langweilig. Friendship with Christians becomes about comparison. Freundschaft mit Christen, da geht's dann nur noch ums Vergleichen. Becomes about conviction and what they're doing more than you. Nur noch darum, naja, sie machen Schlimmeres als ich. It's not true brotherly love and friendship. Also brüderliche Liebe, das ist nicht mehr so wichtig. Church becomes a place where we have to perform. Gemeinde wird dann ein Ort, wo wir uns darstellen müssen. And doing things for God are purely motivated out of acceptance instead of our love for God. Sachen für Gott zu tun, ist einfach dann nur noch irgendwie akzeptiert werden zu ihm, statt aus der Liebe für Gott heraus. What kind of life for Jesus is that? Was ist denn das für ein Leben für Jesus? That's not living. That's not even life. Das ist nicht Leben. Das ist nicht einmal Leben. That's torment. Das ist einfach ein Kampf. Do you know how I know? I lived it for 7 years. Ich weiß es, weil ich 7 Jahre lang so gelebt habe. 7 years. 7 Jahre lang. And when I first heard truth, und wie ich das erste Mal diese Wahrheit gehört Chris habe, Chris Valentin, I wanted to punch him. Von Chris Valentin wollte ich ihn wirklich niederstrecken. I didn't really, just my. Nein, nicht wirklich, aber. My dead man did. Mein toter Mensch wollte. Punch him. Ihn schlagen. But if I had known that I was a saint when he said that, I would have rejoiced. Wenn ich gewusst hätte, dass ich ein Heiliger bin, dann hätte ich mich gefreut über das, was er gesagt hat. The problem is, my self-worth was determined by 3 things. Aber das Problem ist, dass mein Selbstwertgefühl von 3 Sachen determiniert wurde. My father's suicide was a stronghold in my self-worth. Der Selbstmord meines Vaters war eine Festung in meinem Leben. You're not good enough to be someone's son. Du bist nicht gut genug, um der Sohn eines Manns zu sein. The other thing that determined my self-worth was my actions. Das zweite war meine Aktionen, die ich gesetzt habe. Your actions aren't good enough to be a son. Deine Aktionen sind nicht gut genug, um ein Sohn Gottes zu sein. And we know in the Bible there's truth in that. It says walk worthy of the calling. Wir wissen, es gibt schon Wahrheit darin. Es steht drinnen, dass wir so gehen sollen wie unser Ruf. Wir sollen wert. But the way you start worthy is you get worthy and then walk. Du wirst you get würdig. Made worthy and walk. Du wirst würdig und dann gehst du. Nicht gehst, damit du würdig you can't wirst. Make yourself worthy. Du kannst dich selber nicht würdig machen. And the third thing that affected me was my comparison against other people in the body of Christ. Was mich beeinflusst hat, war dieser Vergleich zwischen mir und anderen Menschen in meinem this Leben. This created a fundamental lack in me for the word of God, and my mentor rebuked me sharply. Da habe ich immer das Gefühl gehabt, dass ich nie gut genug bin und das Wort Gottes nicht wichtig genug ist, und da hat mein Mentor mich wirklich sehr sehr stark in die Mangel genommen. The day before, Jesus said to me, your mentor, he's 65 and he's crazy. Und dein Mentor ist 65 und Gott hat gesagt, er ist wahnsinnig. He's planted churches and in the worst places in Australia. Er hat Gemeinden in Australien in he's den ärgsten good crazy. Angefangen. Er ist eine gute Art von verrückt. He's raised the dead. Er hat die Toten auferweckt. Amazing man. Unglaublicher Mann. Jesus said to me. Und Jesus hat zu mir gesagt. Tomorrow your mentor Frank will say something to you. Wird morgen Frank dir etwas sagen, dein Mentor. Listen to him. Hör ihm zu. Next day I see him. I'm thinking he will tell me my wife's name. Am nächsten Tag treffe ich ihn und ich dachte, er wird mir vielleicht den Namen meiner zukünftigen Frau sagen. Where's my wife? Wo ist meine Frau? Is she in Austria? Ist sie in Österreich? I'm just kidding. Just kidding. Hey, I got one back. Yeah. Habe ich wieder eins zurückgekriegt. But he told me this. He looked me in the eyes and he said, if you want an ordinary calling. Er hat mich angeschaut und gesagt, wenn du einen ganz normalen Ruf in deinem Leben willst. If you want to live an ordinary life where du ein normales Leben führen willst. Where you're full of internal warfare. Wenn du immer wieder diesen Kampf in dir selber hast. And you don't really know what's true. Und du weißt nicht genau, was wahr ist. You keep reading the word for 15 minutes, 20 minutes a day. Dann fang einfach an, das Wort Gottes einfach 15, 20 Minuten am Tag But zu lesen. But if you want to walk like Reinhard Bonnke. Aber wenn du so gehen willst like wie Reinhard Bonnke oder Bill Johnson. From now on, 2 hours a day reading dann the word. Lies 2 Stunden am Tag die Bibel. The first thing I thought in my mind das erste, was ich in meinem Kopf gedacht habe, was how Jesus had said the day before, listen to him. Dass Jesus gesagt hat am Tag davor, hör ihm zu. So I knew it was God. Deswegen habe ich gewusst, dass es Gott ist. The second thing I thought das zweite, was ich gedacht habe, is how am I going to get time to read for 2 hours a day? Ist wie um Himmels willen soll ich 2 Stunden am Tag die Bibel lesen? Ich habe nicht genug Zeit dafür. I was still thinking like an orphan that this thing is about me reading for the actual hours. Ich habe immer noch wie ein Waise gedacht, dass es darum geht, wirklich diese 2 Stunden zu erfüllen im Lesen. It has nothing to do with that at all. Hat mit dem überhaupt nichts zu tun. Your relationship with Jesus is not dependent on your works. Deine Beziehung mit Gott hat nichts damit zu tun, welche Werke du tust. It is dependent upon the bent in your heart to obey God through love. Es geht einfach darum, dass du aus deinem Herzen heraus Gott dienen und nachgehen willst. And I knew that if I want to live an ordinary life, I can keep tracking the way I'm going. Ich habe gewusst, wenn ich einfach nur ein ganz normales Leben führen will, dann muss ich einfach nur so weitermachen. Be smiling on the outside. Außen lache ich. And bound on the inside in my mind condemning me constantly. Aber drinnen habe ich konstant das Gefühl, dass ich verdammt werde. So I began to get stuck into the word of God. Und deswegen habe ich mich einfach in das Wort Gottes more geworfen. And more and mehr more. Und mehr und mehr. And the word of God reminded me even of what Chris Vallotton said. Und das Wort Gottes hat mich daran erinnert, was Chris Vallotton gesagt hat. That these things against my mind are rubbish. Dass diese Sachen, die gegen meinen Geist sind, einfach Mist sind. They're from the devil, man. Die sind vom Teufel, Mann. They're not from Jesus. Die sind nicht von Jesus. He's not pointing the finger at you. Er zeigt keinen Finger auf dich. If he wanted to do that, he'd just come back down off the cross and slap us all. Wenn er das machen wollte, würde er einfach vom Kreuz runterkommen und dir rechts links eine Watsche geben. It says the Son of Man came to seek and save that which is lost. Es steht, dass Jesus gekommen ist, um diejenigen zu retten, die verloren sind. And then he talks about a lost sheep, not a lost turtle. Und er spricht über ein verlorenes Schaf und nicht eine verlorene Schildkröte. A Christian who's lost also. Auch ein Christ, der verloren ist. And so I said to God, okay, God, I started to believe that this is right, this righteousness that is written of me is truth. Ich habe einfach angefangen zu glauben, dass diese Gerechtigkeit, die hier drinnen steht, wirklich Wahrheit ist. This is the coolest part, man. Guess what actually happened? Das ist happened. Das Coolste, was da passiert ist. My desire. Mein Wunsch, to be on the internet, im Internet zu sein, and to look at pornography, und Pornografie anzuschauen, disappeared. Ist einfach weg gewesen. My desire to be angry, mein Wunsch, wütend zu sein, disappeared. War plötzlich weg. My desire for everything that was sinful pretty much disappeared. Alles, was sündig war, ist plötzlich irgendwann einmal nicht attraktiv für mich gewesen. Why? Because Warum? An old man that was already dead, who was living with me, a dead guy. Denn ein alter Mann, der bei mir oder mit mir gelebt hat, der eh schon tot war. Me and him had a divorce party. Er und ich haben uns scheiden lassen. And for the first time, I really believe that it doesn't matter who I am, my name, where I'm from. Ich habe gemerkt, es ist egal, wo ich her bin, mein Name. That the cross was for me and for everybody. We're all the same. Dass das Kreuz für mich, für uns alle, wir sind alle gleich, für uns war. That means I can be near a rich person, very tall and big, whatever, like, you know, I don't know what rich people are, big, are they tall, I don't know. Das heißt, ich kann neben jemandem Reichen stehen, der so groß und stark ist, I can be near a millionaire who has power. Ein Millionär, der Kraft hat, Macht hat. He could get me in trouble. Er kann mir Probleme machen. But I can't see him with fear because he equalized me. Denn ich habe keine Angst mehr, weil ich this einfach gleich bin. Same as me. Der ist genauso wie ich. We all need Jesus. Wir brauchen alle Jesus. We all need Jesus. Wir brauchen alle Jesus. We're all the same. Wir sind alle gleich. Today my heart was beating a little bit on the last plane flight here. Am letzten Flug nach Wien von Amsterdam hat mein Herz ein bisschen mehr gepocht. Because I was sitting next to a millionaire man. Denn ich bin nämlich wirklich neben einem Millionär gesessen. And he told me I don't want to talk to you. Und er hat mir gesagt, ich möchte mit dir nicht reden. And then he started talking to me instead. Und dann hat er mit mir angefangen zu sprechen. About antiques. Über Antiquitäten. Okay. Anyway, no one else finds that strange. Niemand findet das ungewöhnlich. I'm trying to tell him about the greatest antique. Und ich möchte ihm eigentlich über die tollste Antiquität erzählen. That is sealed in the eternal museum. Im unendlichen Museum ist. The blood of Jesus. Das Blut Jesus. Sealed in the eternal museum. Im Museum Gottes ist. He wants to talk to me about little antiques. Und er möchte über so kleine Antiquitäten sprechen. But I'm equalized with him. I'm not afraid of him anymore. Aber ich habe gewusst, dass ich gleich bin mit ihm. Ich habe keine Angst mehr gehabt. I'm not afraid that he could, excuse me, stewardess, move my seat to first class. Ich habe keine Angst gehabt, dass er die Stewardess holt und sagt, bring mich nach. So the Lord Jesus told me to do something else instead. Jesus hat mir gesagt, ich soll etwas anderes machen. He said, "Get up on the plane and preach." Hat gesagt, steh auf im Flugzeug und fang zu predigen an. And so I did. Und das habe ich gemacht. And so this man became like a snail, you know, in the shell. Und dieser Mann hat sich so ein bisschen vergraben wie eine Schnecke im Haus. The reason I'm sharing that is the cross sets you free from you, so you're free from everybody else. Das Kreuz setzt euch nämlich frei, denn deswegen seid ihr auch frei von allen anderen. You're free to just love people. Ihr seid frei, Menschen zu lieben. It says if your heart even condemns you, God's greater than your heart, which means he loves you anyway. Es steht also, wenn dein Herz dich verdammt, Gott ist größer als dein Herz. But also er wird dich nicht verdammen. But it says if our heart does not condemn us, we have confidence before God. Es sagt, wir haben Zuversicht vor Gott, denn unser Herz verdammt uns nicht in Gott, in Jesus. The Bible says the sinful are as bold as a lion. Die Bibel sagt, dass die Sündigen, die sind so stark wie Löwen. No, the Nein. Righteous are as bold steht, as a lion. Die Gerechten sind so stark wie Löwen. Not the sinful. Nicht die Sündigen. The sinful are like they're like that woman who looked back at Babylon. Sodom. Sündigen sind so wie die Frau, die sich umgedreht hat und Sodom angeschaut hat. They're not sure where they want to be. They turn back and they turn into salt. War sich nicht sicher, wo sie sein will, hat sich umgedreht und plötzlich war sie eine Säule aus Salz. If you want to have a thumb war with your old nature for another 20 years, go ahead. Wenn du gerne weiterkämpfen möchtest mit deiner alten Natur, okay, kein Problem. But it's not even a real fight. Aber es ist nicht wirklich ein richtiger Kampf. Jesus died to set you free from you. Jesus ist gestorben, damit du frei von dir selber sein kannst. Let's read one more scripture. Two more, actually. Noch zwei Verse lesen. Verse 9, verse 18. Vers 18 in Kapitel 6. Verse chapter 6, verse 18. And having been set free from sin. Frei gemacht, aber von der Sünde. Having been set free from sin. Frei gemacht, aber von der Sünde. Say this. Say, I'm set free. Sag das. Ich bin freigesetzt. I'm set free from sin. Ich bin freigesetzt von Sünde. But hang on, what if you have a sin right now that you haven't dealt with? Stopp, was, wenn du jetzt Sünde in deinem Leben hast, mit denen du noch nicht umgegangen bist? Uh-huh. Checkmate. Ja, ausgestochen. If you you haven't dealt with, just say, Jesus, I'm sorry for going backwards. Wenn du Sünde irgendwo hast, dann sag einfach, Jesus, tut mir leid, dass ich da zurückgegangen I'm bin. I'm sorry for believing that I was the one who had to kill my old man. Es tut mir leid, dass ich geglaubt habe, dass ich meinen alten Menschen umbringen when, muss. When you try and attain your own righteousness, that's called what? Self. Wenn du versuchst, selbstgerecht zu werden, dann ist es ja Selbstgerechtigkeit. Wenn du jemanden hier hast, dann geh einfach hin und sag, du, es tut mir leid. See, this reality doesn't make us like we just go, everything's righteous. Everything is righteous, but we still have a heart. We still have a way of dealing with life. Alles ist ja gerecht, aber die Wahrheit ist ja auch, dass wir ein Herz haben, mit dem wir im Leben einfach stehen. But here's the deal. If you are sinning, I promise you this, you're not living out of the new guy. You're not living out of the real you. Aber wenn du sündigst, dann sage ich dir, lebst du nicht in deiner richtigen und neuen Natur. You're living out of a place of misunderstanding. The old you. I lived it for 7 years. Lebst du eigentlich aus einem Missverständnis deinem alten Leben heraus? Und das ist wirklich ein schwieriges Leben. Okay, verse 18. Having been set free from sin. Vers 18. Freigemacht, aber von der Sünde. Now this is where you go into slavery. It says you have become slaves. Und hier steht, dass ihr jetzt in die Sklaverei hinein müsst. Of righteousness. Jetzt seid ihr Sklaven der Gerechtigkeit. Say I'm a slave. Ich bin ein Sklave. Sag das. Say I'm in slavery. Ich bin in der Sklaverei. Someone set me free. Lass mich doch irgendjemand freisetzen. Please, we're anti-slave campaign. Ja, ich will doch keine Sklaverei. You know, world slavery. We're in slavery to doing the right thing. Wir sind jetzt Sklaven der Gerechtigkeit, das Richtige zu tun. Right now, your heart is enslaved to loving God. Denn dein Herz ist jetzt in der Sklaverei mit you're Gott a love slave. Zu lieben. Du bist ein Liebessklave. You're God's love slave. Du bist Gottes Liebessklave. I just thought of that. That's pretty weird. Das ist sehr ungewöhnlich, oder? You're God's love slave. Du bist Gottes Liebessklave. So are you, Chris. So are you. Okay. One more scripture. Actually, go two more, because when preachers say one more, it's always a lie. Noch ein Vers, aber wenn Prediger sagen noch ein Vers, dann sind true, isn't it? We finish on this zwei. Point. No, liar. Wenn sie sagen, wir hören jetzt auf, dann ist das eine Lüge. It's true, isn't it? They do ist that. Wahr, oder? My pastor, we'll finish on this point. Und mein Pastor sagt so, wir hören jetzt mit diesem Vers auf. My pastor had a lying, deceitful tongue. Mein Pastor hat eine lügende Zunge. He would preach for another 40 minutes. Hat er noch mal 40 Minuten weiter gepredigt. At least I knew his voice well. Aber ich habe seine Stimme gut gekannt. Okay. 1 Corinthians 15:34. 1. Korinther 15:34. This is probably one of the most important verses in the New Testament. Wahrscheinlich such a small verse. Einer der wichtigsten Verse im Neuen Testament. 1 Corinthians 15:34. 1. Korinther 15:34. It says, "Awake. Awake. Awake. Come awake." Awake to righteousness. Steht, werdet wach der Gerechtigkeit gegenüber. Wach werden, wach werden. Awake to righteousness. Erwache zur Gerechtigkeit. And don't sin. Und hör auf zu sündigen. For some don't have the knowledge of God. Denn manche haben nicht wirklich das Verständnis It Gottes. Doesn't say don't sin and then you'll be righteous. Es steht nicht, sündige nicht und dann wirst du gerecht sein. Awake. Es steht, erwache. And you won't sin. Und du wirst nicht sündigen. For some don't have the knowledge of God. Denn manche haben nicht. There it is. And he says, I speak this to your shame, because he thought the Corinthians by that point. Er hat zu dem Zeitpunkt gedacht, dass die Korinther. You can finish it. Should have known, yeah. They should have known. Die hätten es wirklich wissen sollen. So for us, I walked a long time, and tonight our team, we're gonna. Every one of these people on this team, every single person here, possesses a righteous nature. Jeder von uns in diesem Team hat wirklich diese gerechte Natur. So do you. Du auch. The difference might be that they are more awakened than some of you. Der Unterschied ist vielleicht, dass sie es einfach die einfach wach sind dem gegenüber vielleicht mehr als du. They're not worth more, but what they have is a revelation. Sie sind nicht mehr wert, sie haben nur eine Offenbarung dieser Gerechtigkeit bekommen. And so they're not in a massive fight with things. Und sie kämpfen nicht intern mit sich selbst. If they do fight in the soul, if they have mindsets that they struggle with, like even self, you know, whatever. Also wenn sie vielleicht doch manchmal kämpfen mit manchen Sachen. Or they have, you know, fights with their family or something in the soul. Oder mit der Familie einfach in der Seele einfach irgendeinen Kampf haben. That does not change the righteous nature of their spirit. Es verändert nicht die gerechte Natur ihres Geistes. That is simply the old accent of the soul that is being renewed. Das ist einfach dieser alte Dialekt, der einfach jetzt erneuert werden muss. So if you want to be free right now. Wenn du frei sein willst. Tonight. Heute. We're going to pray for the sick as well, but dann werden first wir die Kranken all, auch beten, aber zuerst. First of all, we're going to establish the worth. Möchten wir einfach euren Wert etablieren. Because if you can get the worth first, then we can go pray for the sick afterwards, and you might just think that God wants to give you that healing. Denn wenn du den Wert zuerst bekommen kannst, dann können wir für die Kranken beten, und du wirst sehen, dass die Kranken geheilt werden. In fact, you might think that because you're part of Him as a son, that you've inherited the healing. Vielleicht wirst du dann auch verstehen, dass wenn du adoptiert würdest von ihm, dann hast du auch die Heilungssalbung bekommen von Which ihm. Which means you just come up to daddy. Gehst einfach zum Papa hinauf. And stick your hand in the fridge. Tust deine Hand in den Kühlschrank hinein. And take out some chocolate. Und nimmst ein bisschen Schokolade heraus. And you don't even have to ask him. Und brauchst ihn nicht einmal fragen. Most kids just go to the fridge and they look and they eat it all. Die meisten Kinder gehen einfach zum Kühlschrank und nehmen es raus und essen es einfach. And then they go back 15 minutes later, check what's new. Und dann kommen sie 15 Minuten später hinein und schauen noch einmal, was ist neu. The fridge is like Facebook, man. Der Kühlschrank ist so wie Facebook für Kinder. You just go back there every 15 minutes. Gehst alle 15 Minuten zurück, es gibt nichts Neues. Silly. Das ist nur Blödsinn. But you can get stuff new from God. Aber du kannst wirklich frische Sachen von Gott bekommen. His fridge gets refilled. Sein Kühlschrank ist immer There's voll. No limit on God. Da gibt's keine Grenzen mit Gott. If James gets a wife, so can Philip. Wenn James eine Frau bekommen kann, dann kann es auch Philip. There's no limit to God. Es gibt keine Grenzen für Gott. There's no limits. That's three. Dreimal, ja. James is okay, yeah. Yep. All right, let's do this. Okay, machen wir Folgendes. I want to be very vulnerable with you. Ich möchte einfach wirklich ganz, ganz ehrlich und offen mit euch sein. When we flew in today, wir sind heute reingeflogen. I sensed a really deep, really, really deep hunger in the Christians here. Habe ich einfach einen extrem really tiefen deep, Hunger man. In den Christen hier gespürt. Like really deep, just wirklich tief. It really touched my heart actually when we were driving. Hat mich eigentlich wirklich tief berührt, wie wir gefahren sind mit Chris. That you really seriously are hungry for your nation and. Ihr seid wirklich hungrig für eure Nation, das sieht man. Vienna to be transformed. Und dass Wien auch verändert wird, das sieht man bei euch an. But the only way you can see that is if you're transformed. Aber die einzige Art und Weise, wie ihr das sehen könnt, ist, wenn ihr selber verändert werdet. Otherwise we'll bring thousands of people into a giant orphanage. Sonst werden wir tausende Menschen einfach in ein riesen Waisenhaus hineinbringen. Called the church. Die Gemeinde. And when they get their identity in 1 week and we've been struggling for 10 years. Und wenn sie ihre Identität in einer Woche bekommen und wir haben 10 Jahre lang gekämpft damit. We get jealous. Dann sind wir eifersüchtig. Put restraints on their freedom. Und wollen ihre Freiheit eingrenzen. Tell them to calm down. Sagen ihnen, hey, entspann dich einmal. And call them a baby Christian. Und dann sagen wir sie, nein, das sind Baby Christen. And tell them they're in a honeymoon period. Und sagen ihnen, ja, die sind auf Hochzeitsreise geistlich gesehen. The only reason those things exist in the church is because the people that say them don't believe that they're worth the same. Der einzige Grund, warum es das in der Gemeinde gibt, ist, dass die Leute, die das sagen, nicht das Gefühl haben, dass sie genauso viel wert sind. Imagine if Moses said that. Oh, I haven't been in the Israelite camp for 40 years. I can't go with them. Ja, Moses hat das ja gesagt. Ja, ich bin 40 Jahre schon nicht im Camp der Israeliten gewesen. He knew. He didn't even know half the stuff about God they knew, man. They used to do the dances every week, and he just came on off the spot. Said, I know I'm the one that God anointed. Hat nicht einmal die Hälfte davon gewusst, was sie wirklich gemacht haben. Ist einfach gekommen und gesagt, ich bin der Gesalbte Gottes. So we need to be like that. Even if you've walked with God 40 years and auch you still feel trapped. Wenn du mit Gott gehst, du das Gefühl hast, du bist immer noch eingesperrt. Jesus can flip that, unwind it today, set you free, break you free from that demonic reality and give you your righteousness back. Jesus kann dich heute Abend komplett freisetzen von dem und dir die Gerechtigkeit zurückgeben. You never have to depart from that again. Du musst nie wieder von dieser Gerechtigkeit weggehen. Okay, so here's what I'm going to ask you though. Ich werde aber Folgendes bitten. I'm going to ask you to be truthful. Ich möchte, dass ihr ehrlich seid. I'm going to ask you to be real. Ich möchte, dass ihr echt seid. I've shared with you from a pulpit that I used to struggle with pornography. Ich habe hier von oben gesagt, dass ich wirklich mit Pornografie Probleme hatte. I'm not like, wow, yay, I get to share that. Es ist nicht so etwas, wo ich sage, hey, woohoo, darüber kann ich jetzt erzählen. Not at all. Nein, ganz im Gegenteil. My life was a shameful life before I knew Jesus. Mein Leben vor Jesus war ein schandhaftes Leben. And even those years afterwards. Und auch diese Jahre danach. It was a shameful life until I understood how he saw me was greater than how I see. Ein Leben voll Schande und erst habe ich dann verstehen können, wie ich gesehen habe, wie er mich sieht. Das war das cool erste Mal, thing about Jesus is, he takes away your shame. Und das Tolle über Jesus ist, dass er deine Schande wegnimmt. It's awesome. It's awesome. Es ist erstaunlich. So you can be shame free. Du kannst also schandfrei sein. So this is what I'm going to ask. Und ich werde dich wirklich bitten. If you care about who's sitting next to you and who knows you here. Wenn es dir darum geht, wer kennt dich hier wer sitzt neben dir? Then you're telling the person next to you that their brain determines your freedom. Dann sagst du eigentlich, dass derjenige, der neben dir sitzt, eigentlich deine Zukunft bestimmt. I preached a conference with Todd White one time. You know Todd White? Ich habe über mit Todd White einmal gepredigt, der so Dreadlocks hat. I was where James is. Todd did an old member of that conference. War ich mit James? James was there. James war auch da und ich war so dort. He was single then also. Der war damals auch noch ein Single. Sorry, man. That's enough. I need to repeat. I'm sorry. Es tut mir leid. Sorry, man. I love you, man. I love you. I'm sorry. His face changed a little bit that Sein last Gesicht time. Hat sich verändert beim letzten Mal, wie ich das gesagt habe. I love you, man. You're awesome. Tomorrow you can get me all you want. Morgen kannst du mich dann erwischen, so viel du willst. Todd White was preaching. He's like this. Todd's like, God wants to change. It's just the fire was coming out of him. Feurig gepredigt. Gott will dich verändern. And it cut me to the heart. Und hat mich tief im Herzen getroffen. It convicted me in a good way. Hat mich selber gut getroffen. But on the banner is Todd's face and my face. Und auf dem Banner war ja Todds Gesicht und mein Gesicht. So when he did the altar call. Und wie er dann den Altarruf gemacht hat. I'm on the banner. Bin ich auf dem Banner oben. I can't come up the front. Habe ich gesagt, ich kann doch nicht da vorne kommen. Because they're going to look at me thinking he's preaching to me and he's in the same altar call. Und die werden wahrscheinlich sagen, du, der predigt morgen zu mir und der ist aber vorne. So I stayed there like a stiff fish. Bin einfach dort wie ein steifer Fisch stehen geblieben. Und ich habe mich furchtbar gefühlt. So the next day it was my turn to preach. Am nächsten Tag habe ich dann predigen sollen. And so in front of the whole church. Vor der gesamten Gemeinde. I only did this not to be humble. I did this to despise the shame. Ich habe das nicht getan, um demütig zu sein, einfach nur der Schande ins Gesicht zu lachen. It says Jesus despised it. He went, stuff the shame, man. I don't care about hanging on a cross if it means their freedom. Jesus hat gesagt, es ist mir egal, wenn ich ans Kreuz gehen muss, dann ist es okay, wenn sie die Freiheit bekommen. So I told the whole conference. I said, ich habe einfach der ganzen Konferenz gesagt, I needed to respond to that altar call. Eigentlich hätte ich gestern kommen sollen. And everyone was like, looking at me. It was kind of, it went really quiet. It was really weird. Plötzlich ganz ruhig. And I was like, okay, amen, you know, kind of, it's really weird. Das war sehr ungewöhnlich. But I had to be honest before people. Aber ich musste ehrlich sein vor den Menschen. So if this area of your life is in turmoil, wenn du hier wirklich einen Kampf, einen Krieg in deinem Leben hast, if you are battling constantly in your world thinking I'm righteous, I'm a sinner, wenn du konstant kämpfst und glaubst, ich bin gerecht, ich bin ein Sünder, ich bin gerecht, ein Sünder, whether you're a leader here, egal ob du ein Leiter bist, whether you're a worship leader, oder Lobpreisleiter, whether you've been saved 40 years, 40 Jahre errettet, why would you hold on to what other people think instead of having freedom? Warum würdest du an dem festhalten, was andere über dich denken, wenn du Freiheit haben kannst? What if you're struggling with homosexuality? Was wenn du mit Homosexualität Probleme hast? What if you're struggling with what if you don't? I'll tell you this. What if you don't forgive people quickly? Was wenn du Menschen nicht schnell vergeben kannst? And you're angry at people. Und du bist wütend. What if that's in you? Wenn das in dir ist. Well, what are you going to do with it? Leave it there. Was machst du damit? Lass it will kill you, that stuff. Es wird dich umbringen, oder? So if you're in this category where you have something wrong with your heart, wenn du in dieser Kategorie bist und du hast in deinem Herzen etwas, and sin is in your heart, und Sünde ist in deinem Herzen, and you're battling with righteousness, und du kämpfst mit Gerechtigkeit, as fast as you can, dann komm so schnell wie möglich. As fast as you can. Steh auf, komm so schnell wie möglich davor. If you think about who's here, then you'll never come. Wenn du daran denkst, wer ist wirklich da, dann wirst du nie kommen. You are awesome. Komm, you are super. Amazing. You're amazing. God's going to free you. Big time. God's going to free you. Team, can you guys Gott will dich wirklich freisetzen. Team, can you guys come forward here so that. Kommt einfach nach vorne. Come up here. I mean, that's amazing. Das ist unglaublich. That's amazing. Das ist unglaublich. It's awesome. Das ist super. Jesus. Now remember, this is your last altar call. Erinnere dich daran, das ist jetzt dein letzter Altarruf. This is your last one. Das ist der letzte für dich. Remember, if you're struggling with a sin issue, wenn du mit Sünde Schwierigkeiten hast, you don't have to come here and tell everybody the sin. Just come here and say to Jesus, "This is it. I'm done with it." Du brauchst gar nicht jedem erzählen, was das Problem ist. Sag's einfach zu Jesus und dann ist es das. And if you're battling, understanding that you're loved by God, wenn du kämpfst, dann versteh, dass du geliebt bist von Gott. Then tonight, God's going to break this off. Und heute wird das Gott einfach über dir zerbrechen. And everyone on this team is going to impart to you. Werde einfach für euch beten. The grace to understand that you're already righteous now. Die Gnade zu verstehen, dass ihr schon gerecht seid. You're God's son. Dass ihr Gottes Sohn und Tochter seid. Amen. Amen. Okay. Hey, we're really thankful that you came up, man. Wir sind wahnsinnig dankbar, dass ihr nach vorne gekommen seid. I want the rest of the church to give these people a hand. Ich möchte, dass alle anderen einfach denen applaudieren. It says humility. Before humility comes honor. Ich sag, vor der Demut kommt die Ehre. In the same way, before righteousness comes the confession. Genauso wie vor der Gerechtigkeit auch dieses Sündenbekennen kommt. So if you guys can play some music, we're going to lay hands on everybody. Ja, wir werden einfach Musik spielen und wir werden Hände auflegen auf alle. Macht einfach schnell, dass wir für alle beten können. Let's break this lie off. Und brechen einfach diese Lügen ab.